yanından geçelim. Sonunu bile bile ara bana bile. Wird wie ich rasier, Puppen sind auf hat wir die Kugeln meiner Heckler haben, Hunger haben, Affiert. Heide, yalla, beiseite, schneller, ihr seid keine Männer, kleine Blender, deine Bitch feiert, dance hat wie Kylie Jenner, sonst ist Kopfweg wie peinlich, walla. Push kick, du Pussy, mein Bein ist länger, du piech die Musik, mach rechte Bands, hat alle Extras, die weiß gefärbt, Mann, wie Michael Jackson, es geht. Klick, klack, bang, bang, welche Straße, wer will kämpfen? Schieb das aus Präsent, setzt dein Leben ein Ende. Bah, kick dann auf Autobahn, Marokkan, Haschisch auf Rückbahn, du bist ja, geh mal schlafen jetzt. Bretter mit Mero, du schnutzest deinem Schlüssel, weil du Pisser, ich will jetzt Bares sehen. Paparazzis mit Kamerateam sind auf der Jagd in der Welt. Und das Sattler-Pakete, Maserati steht mit mir nicht im Verhältnis. Nein, mit Ort mach ich mein Geld nicht. Nein. Seit meinem paar Welt ist mein Auftrag ist wie Wellness, Bruder Rockstar, so ehrlich. Steige ein Mero, yalla, balla los. 500 PS unterm Arsch wie gewohnt. Wie gewohnt, ey. Sonra gidelim, yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binerim. Sonra yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binerim. Roter Ferrari, ich gebe Gas in einem Ferrari. Vroom, vroom. Roter Ferrari, hey. Ich sitze tief in einem Ferrari. Kickbone gibt Gas bis China White mit dabei. Mein Bra in einem Benzer weiß, weil die zwei jetzt ballern, aber kein Karate Spice. Der Pit wird gefickt, so wird es sein. Bye bye. Sag ich den Rappern, ja, wir beide Brettern gibt gar nichts zu meckern. Sie finden uns lecker, ey. Meru, B, fick mal die Ausbildung, nie wieder wecker. Habe wieder mal den Flow gefickt, du Dab. Digga, meine Liga ist für dich verkehrt. No go, weil Meru ist perfekt. Renn du lieber weg, ey, nur ripp direkt. Da Chief Shannon, wen willst du holen? Ich hole Pistolen gerippt von einem Polen. Wah, Bunker am Moden, wenn Iber, ich komm, will ich seh nicht belohnen. Ich kenn kein Image, aber leck dein Gibbet, Baba Gang, halt chillen, aber mach keinen Film. Keiner kann mich ficken, ja, ich lass meine dicken Bands in meinem Blick und du willst mit. Doch damals war keiner von euch an der Seite von Mero. Mit seinem Blitz waren sie pleite. Aber heute hab ich einiges. Ja, du gönnst dich, aber dafür deines ist. Steig ein Kick auf 500 PS. Vroom, vroom. Weiber jagen mich, als wär ich Präsident. Kick auf 500 PS. Vroom, vroom. Weiber jagen mich, als wär ich Präsident. Sonra gidelim, yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binerim. Sonra yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binerim. Roter Ferrari, ich gebe Gas in einem Ferrari. Vroom, vroom. Roter Ferrari, ey. Ich sitze tief in einem Ferrari. Ey, you say I love it. Ich gebe Gas in einem Ferrari.